Nun lesen wir wieder einen Abschnitt aus dem Hebräerbrief, Kapitel 5, Vers 11 bis Kapitel 6, Vers 3. Da geht es um geistliches Wachstum. Darüber hätten wir noch viel zu sagen, aber es ist schwer, weil ihr so harthörig geworden seid. Und ihr, die ihr längst Lehrer sein solltet, habt es wieder nötig, dass man von euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre und dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise. Denn wem man noch Milch geben muss, der ist unerfahren in dem Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein kleines Kind. Feste Speise aber ist für die Vollkommenen, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben und Gutes und Böses unterscheiden können. Darum wollen wir jetzt lassen, was am Anfang über Christus zu lehren ist, und uns zum Vollkommenen wenden. Wir wollen nicht abermals den Grund legen mit der Umkehr von den toten Werken, mit dem Glauben an Gott, mit der Lehre vom Taufen, vom Händeauflegen, von der Auferstehung der Toten und vom ewigen Gericht. Das wollen wir tun, wenn Gott es zulässt. Der Schreiber des Hebräerbriefes, wenn er sagt, wir hätten noch viel zu sagen von dem, was vorher besprochen worden ist, dann ging es ja darum, um das hohe Priesteramt Jesu. Da gäbe es unendlich viel zu sagen. Wir könnten es gar nicht ausreden, was Jesus Christus geworden ist für uns Menschen. Was er geworden ist als der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen. Es gibt keinen anderen Mittler. Man hätte so viel zu sagen, was in kleinen Nuancen stattfindet. Aber der Schreiber des Hebräerbriefes sieht auch die Realität der Christen. Und es gibt ja nichts Neues unter der Sonne, können wir uns auch sagen. Das heißt, die Realität sieht so aus, dass wir das noch mehr oft gar nicht ertragen oder tragen können. Wir fallen oftmals, wie der Schreiber es sagt, zurück in die Kinderschuhe. Und oftmals können wir das sogar selber schon erkennen, nicht nur an uns, sondern auch an Bewegung des Christentums in unserer Zeit. Es ist kein Fortschritt in geistlicher Wahrnehmung des Himmlischen, sondern ein Rückschritt in irdische Gegebenheiten. Darum heißt es hier, wir hätten viel zu sagen, aber es ist schwer, weil ihr so harthörig geworden seid. Es geht aber um dieses Vorrecht, zu wachsen in der Erkenntnis des Himmlischen. Wir hören ja Nachrichten, ich auch, und wollen in der Erkenntnis der irdischen Abläufe zunehmen. Wir wollen wissen, was los ist. Ja, dann hören wir von Glatteis, Unfällen, hören, dass so und so viele Tausende Menschen tot sind, weil die Ärzte Fehler begangen haben, und über 100.000 jährlich laufen mit Schäden rum, weil die Ärzte auch nicht richtig gearbeitet haben oder konnten. Ja, wir reichern uns mit Information und Erfahrung in dieser Welt an. Aber Kinder Gottes sollen Information und Erfahrungen aus der Herrlichkeit haben und dort wachsen und angereichert werden. Denn ein Kind Gottes, und so bezeichnen wir ja alle, die wiedergeboren sind im Heiligen Geist, sind in das Geheimnis des Glaubens und des Lebens aus der Ewigkeit eingeführt worden. Wir sind nicht eingeführt worden, um das materielle Leben noch besser kennenzulernen, sondern das Geistliche, das göttliche Leben, den göttlichen Maßstab mehr zu erfahren, mehr zu erfassen und darin beständig zu sein. Das ist die Berufung der Kinder Gottes. Das ist die Berufung schlechthin der Christen, die Christus kennengelernt haben. Sie sollen das Wesen des Himmels kennenlernen und daraus beschenkt werden. Die Erfahrung soll also ab sofort bei einem wiedergeborenen Kind Gottes aus der Unsichtbarkeit kommen, das heißt schöpfen können aus dem unsichtbaren Bereich in da, wo Gott wohnt. Denn der unsichtbare Bereich ist größer als der sichtbare, ist wichtiger für Kinder Gottes als der sichtbare Gottesdienst. Wir können mancherlei Dienst hier auf der Erde, ich sage es mal ein bisschen salopp, angeblich für Gott tun. Aber was ist das? Was ist das gegen den Dienst, den Gott aus der Ewigkeit in die Zeit für sich selber wirkt? Im Hebräerbrief werden ja gerade die angesprochen, die einen sichtbaren Gottesdienst mit großer Hingabe versehen haben. Der Apostel Paulus hat im Römerbrief gesagt, ich gebe Ihnen das Zeugnis, Sie eifern um Gott mit großem Eifer, vielleicht mehr als viele, viele andere in dieser Welt, aber mit Unverstand. Eine Verbesserung des sichtbaren Gottesdienstes ist hier nicht gemeint, sondern der neue Gottesdienst durch den Heiligen Geist aus der Ewigkeit, in der Zeit. Der ist immer größer. An die Gemeinde in Korinth schrieb der Apostel Paulus, ihr könnt es mit aufschlagen, 2. Korinther 4, davon, dass wir eine Unterscheidung haben müssen von dem, was sichtbar ist und unsichtbar. Und dass wir dem unsichtbaren Gott und seinem Wesen mehr Raum einräumen müssen in unserem Leben als dem Sichtbaren in dieser Zeit. Ich lese da mal die Verse 17 und 18. Unsere Trübsal, und achtet einfach mal auf die kleinen Wörtlein zeitlich und ewig. Das heißt hier und da. Unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was unsichtbar ist, das ist ewig. Also er sagt zu den Christen, wir durch die Wiedergeburt schauen jetzt auf das Unsichtbare. Das wird Maßstab, nicht das Sichtbare. Denn nur dadurch, dass wir auf das Unsichtbare und den Unsichtbaren schauen, können wir auch richtig, im richtigen Verhältnis, mit den sichtbaren Dingen umgehen. Sonst gehen wir falsch um. Wir sehen das ja oder hören das ja auch von vielen Menschen, wie sie mit dem Geld umgehen. Sie wissen nicht, wie man richtig damit umgeht. Sie ziehen es anderen aus der Tasche und veruntreuen es auch, nachher ist nichts mehr da. Auch mit den Gegebenheiten in dieser Zeit, viele sammeln, bauen und dann sterben sie. Und das, ja, was hat ihnen das geholfen? Nichts. Vielleicht ein paar streitende Erben haben sie damit herangezogen, aber mehr haben sie nicht erreicht. Wie kann man mit den sichtbaren Dingen aber gut umgehen und richtig umgehen? Nur indem man auf den Unsichtbaren und das Unsichtbare schaut, was ewig ist. Denn dieser Maßstab bleibt. Und das wollte hier der Schreiber des Hebräerbriefes auch sagen. Ihr hattet einen sichtbaren Gottesdienst, aber nun, jetzt kennt ihr Jesus und habt von ihm gehört. Jetzt lasst euch leiten zu dem Gottesdienst, der aus der Unsichtbarkeit im Heiligen Geist kommt. Denn Jesus hat gesagt, wenn der andere Tröster kommt, was wird er tun? Er wird euch leiten. nicht mehr die äußeren Handhabung leiten euch zu einem besseren Gottesdienst, sondern der Geist leitet euch zu dem, was richtig ist. Darum stellen wir oftmals auch die Frage, und Paulus hat es einmal in Ephesus getan: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Denn wenn nicht, ja, dann könnt ihr keinen Gottesdienst vollführen. Ohne den Heiligen Geist geht es nicht. Ja, und dann sagten sie, ja, wir wissen gar nicht davon. Und dann lesen wir weiter, dass sie, er fragte, auf welchen Namen seid ihr getauft? Ja, Taufe des Johannes. Ja, Jesus braucht ihr. Buße, Jesus, Gabe des Heiligen Geistes. Und dann ließen sie sich taufen auf den Namen Jesu und sagen, wir gehören nur noch ihm. Und dann empfingen sie den Heiligen Geist. Da fing der Gottesdienst an. Ganz neu, versteht ihr, das macht Christus in uns und das Christentum aus. Das Sichtbare, das heißt, das uns natürlich Verständliche verursacht am Ende immer Trübsal. Streit, Neid, die sichtbaren Dinge, ja, auch Berufsneid gibt's ja. Ach, der hat die Stelle gekriegt. Und dann versucht man vielleicht sogar, diesen anderen zu torpedieren, dass er vielleicht die Stelle verliert. Wir sprechen heute von Mobbing. Schauen auf das Sichtbare. Es verursacht nur Trübsal. Aber das Unsichtbare, das aus der Ewigkeit Gottes stammende, verursacht in uns Freude und Gewissheit des Heils. Und Erfahrung mit der Herrlichkeit Gottes. Von einem Staunen zum anderen werden wir geführt, wie wunderbar Gott handelt. Wie das zugeht, ganz anders als in der Welt. Und hier verstehen wir auch die Worte im Kontext, die Paulus an die Korinther schrieb. Welche Mahnung hat er ihnen gegeben? Er sagt, wenn die Tatsache eingetroffen ist, dass ihr Jesus aufgenommen habt, wenn ihr mit ihm auferstanden seid, das steht in Kapitel 3, dann sucht, was da droben ist. Sucht, was da droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Wenn ihr tatsächlich mit ihm auferstanden seid, durch den Glauben an ihn, durch die Wiedergeburt im Geist, dann trachtet nicht mehr nach dem, was auf Erden ist als Maßstab, sondern nach dem, was droben ist, wo Christus ist, zur Rechten Gottes. Und Paulus war kein Phantast oder Schwärmer, der so etwas in die Welt setzt, was unmöglich erscheint, was Gefühlsduselei sein könnte. Nein, er sprach von dem Realismus des Glaubens an Christus. Von dem Realismus der Auferstehung von den Toten. Bist du mit auferstanden? Ja, dann fang an und trachte nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn da ist dein Leben. Der wahre Maßstab liegt immer bei Christus. Als er auf der Erde war, war er der Maßstab Gottes. Jetzt im Himmel ist er auch unser Maßstab. Was er sagt durch seinen Geist, durch den Geist des Vaters, das geschieht und das ist echt und recht und hilft. Auch im Blick, wir müssen als Christen so ganz bescheiden werden. Das, was wir glauben zu können, müssen wir ganz hinten anstellen und Gott die Ehre geben. Denn Paulus schreibt auch im Römerbrief, ihr wisst noch nicht mal, was ihr beten sollt. Ihr habt nicht die richtigen Worte. Ihr könnt in Wahrheit von euch aus gesehen nicht beten, so wie es Gott gefällt. Wenn nicht der Heilige Geist in euch, euch erforscht und das verklärt, was richtig ist vor Gott, dann hättet ihr nie ein Gebet, was oben ankommt. So sage ich das mit meinen Worten in Kapitel 8 im Römerbrief, Vers 26 und 27, heißt es, desgleichen hilft auch der Geist, der Heilige Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Merken wir diese Verbindung, und das will der Schreiber des Hebräerbriefes auch deutlich machen und sagen, Wachstum im Glauben geschieht nur durch die Führung im Heiligen Geist, durch das Neue, was ihr vom Himmel her empfangt, nicht durch eine bessere Form des Gottesdienstes. Wir wissen ja, welche Schlacken, und wir haben das ja auch kürzlich mal durch Nathanael Winkler hier ein wenig gehört, welche Schlacken sich angehäuft haben im jüdischen Gottesdienst. Wie viele Auslegungen da hinzugekommen sind und Meinungen, die man jetzt, ich sag's wieder salopp, Gott in die Schuhe schiebt, als ob er das gesagt hätte. Und dabei haben das Menschen sich ausgedacht. Und es war nicht Gott. Und diese Schlacken, und ich hatte das auch mal von einem evangelischen Pfarrer, der Jude gewesen ist, sich bekehrt hat, erzählt, Gurland genannt, so war sein Name. Er hatte schon zur Zeit, als er noch nicht Christ war, in den Synagogen gesagt, ihr müsst den Talmud mal wegwerfen. Der gehört nicht zu Gottes Wort. Das ist nur eure Meinung. Ihr müsst Gottes Wort wieder zulassen und euch leiten lassen. Und als Christ hat er das natürlich später dann auch gesagt. Das Beiwerk auch bei dem Christentum taugt nicht. Die menschlichen Gedanken taugen nicht. Wir wissen noch nicht mal, wie wir beten sollen vor Gott. Wir denken, wir hätten jetzt ein gutes Gebet vor Gott gesprochen. Das denken wir. Wir sind ja auch ermutigt zu beten. Aber wenn der Heilige Geist das nicht verklären würde im Sinne Gottes, wäre es absolut unnütz. Das will der Apostel hier sagen. Diese Verbindung, da geschieht Wachstum. So hielt der Herr Jesus auch den Unterschied zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren, dem eigentlichen Leben mit dem Vater und dem Leben der Vergänglichkeit hier in der Zeit. In Johannes 12 zum Beispiel sprach er davon. Er war Menschensohn und Gottessohn zugleich. Und da gab er diesen Unterschied in seinen Äußerungen kund. Johannes 12, Vers 27, das war kurz vor seinem Leiden. Er wusste, dass er nun den Weg ans Kreuz gehen würde. Denn er sprach in Vers 24, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und es stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Und dann in Vers 27, jetzt ist meine Seele betrübt. Das ist der irdische Ablauf. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Jetzt kommt die geistliche Komponente, die himmlische. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Ich bin in dieses Leben hier gekommen aus der Ewigkeit, damit ich diesen Weg gehe. Die eine Seite, die menschliche Seite, Seele betrübt. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen und ich freue mich. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam die Stimme vom Himmel, ich habe ihn verherrlicht und will ihn abermals verherrlichen. Also diese Parallelität der zwei Lebensformen, das irdische und das himmlische. Aber die Dominanz hat das himmlische. Darum bin ich in die Zeit gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Hier geht's nicht mehr um, meine Seele ist betrübt. Ja, das ist sie. Aber darüber steht der Auftrag, nicht? Und davon werden wir bestimmt. Und Vers 28, ja, eben der Vater sagt, ich habe meinen Namen in dir aufgerichtet und verherrlicht. Darum geht es. Also, je mehr wir im Glauben wachsen, leben wir von oben her. Glaubenswachstum geschieht nie von unten nach oben, sondern immer von oben nach unten. Wir können also es auch umdrehen, je weniger Wachstum des Glaubens vorhanden ist, desto stärker Ist dieses Glaubensleben, was wir haben, von den diesseitigen Maßstäben bestimmt? Von dem Wohlfühlen, fühle ich mich wohl, dann kann ich glauben, fühle ich mich nicht wohl, na, dann ist der Glaube ein bisschen schwankend. Wir sind dann vom Diesseits bestimmt. Habe ich Ärger, dann bin ich unzufrieden. Habe ich Frieden hier mit den Menschen, dann geht es mir gut. Also das heißt, ich werde dann von außen bestimmt. Was von außen auf mich zukommt, bestimmt mein Glaubensleben. Und so soll es ja nicht sein. Der Schreiber des Hebräerbriefes wollte also anzeigen, dass die Klarheit und der Glanz der Herrlichkeit Jesu als himmlischer hoher Priester, es geht ja hier um das hohe Priesteramt Jesu im ganzen Hebräerbrief, viel größer ist, als es die damalige Gemeinde schon erfasst hat. Sie waren sehr schwankend. Sie schauten stark zurück zu dem äußeren Gottesdienst. Sie sahen ja Menschen ihres Volkes um sich, die diesen äußeren Gottesdienst noch mit größter Anstrengung vollführten. Und somit wurden sie zum Teil von den sichtbaren Dingen wieder eingeholt. Und der Schreiber sagt, das ist nicht richtig. Lasst euch vermehrt einholen von dem neuen Leben aus Gott. Denn man muss euch ja noch Milch geben. Erklären wir kurz dies. Milch heißt doch hier, eigentlich haben ja die Hörer des Wortes schon längere Zeit das Evangelium gehört, blickten aber wieder zu stark in das äußere Leben hinein. Dadurch wurden sie unfähig, festere Speise zum Wachstum aufzunehmen. Denn wenn man auf das Äußere blickt, und das ist hier das Kriterium, fängt man an zu beurteilen, zu verurteilen und sich daran zu messen. Man verstrickt sich nur noch in der Messung dessen, was äußerlich gut oder schlecht sein könnte. Und selber bleibt man stehen. Selber kommt man zum Stillstand, das heißt Milchspeise. Man bleibt immer am Anfang. Das sehen wir auch heute oftmals. Ich habe ja einmal gesagt, also ich kann gar nicht alle Schriften lesen, die man mir so gibt. Die meisten Schriften beschäftigen sich immer nur mit anderen. Was die da machen, was jene da machen und das. Dann frage ich mich ja, beschäftigst du dich mal mit dir selber, was du machst vor Gott? Du vergisst, dich zu sehen, weil du immer nur mit anderen beschäftigt bist, ob die richtig sind. Und was die falsch machen, und dich misst du daran und denkst, du bist der Richtige. Verstehen wir, das passiert dann. Dann bleibt man einfach stehen und muss immer Milchspeise bekommen. Milchspeise bedeutet ja Unerfahrenheit. So haben wir es hier gelesen. Ihr seid unerfahren im Blick auf das Himmlische, im Blick auf geistliche Dinge. Ihr seid zwar erfahren im Blick auf irdische Abläufe, aber seid ihr erfahren im Blick auf himmlische Abläufe in eurem eigenen Leben? Das wird hier in Frage gestellt, weil der Schreiber sagt, ja, ihr braucht ja noch Milch. Das heißt, mit anderen Worten wirklich, ihr wisst zu wenig von den himmlischen Dingen. An die Korinther musste Paulus auch Folgendes schreiben. In 1. Korinther 3, die ersten vier Verse, es gibt, wie ich vorhin sagte, nichts Neues unter der Sonne. Die Gefährdung unter den Gläubigen ist immer die gleiche. Immer die gleiche. Man kann immer stehen bleiben. Statt auf den zu schauen, der uns erlöst hat. Da schreibt er, liebe Brüder, ich konnte nicht zu euch reden wie zu geistlichen Menschen. Es waren ja Christen. Sondern wie zu fleischlichen, wie zu unmündigen Kindern in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Auch jetzt könnt ihr es noch nicht, weil ihr noch fleischlich seid. Denn wenn Eifersucht und Zank unter euch sind, ja seid ihr da nicht fleischlich und lebt nach Menschenweise? Denn wenn der eine sagt, ich gehöre zu Paulus und der andere zu Apollos, ist das nicht nach Menschenweise geredet? Also hier gab es das auch. Schon bei den ersten geistlichen Aufbrüchen unter den Menschen zu Christus hin war gleich diese Stagnation da. Und das zieht sich durch das ganze Christentum. Und wir sollen ja wachsam sein, dass wir nicht auch still stehen bleiben. Ich konnte nicht mit euch reden, denn ihr wart immer noch in der Betrachtung der anderen beschäftigt. Ihr betrachtete Paulus, Apollos, Petrus, aber ihr habt gar nicht gemerkt, dass Christus euer Heiland ist. Deswegen bleibt ihr stehen. Verstehen wir? Das ist ja nichts Besonderes, wir erkennen es auch für uns. So sagte auch der Apostel, dass es nicht mehr auf diese Äußerlichkeit in der Form ankommt, sich jetzt beschneiden zu lassen. Das war ja auch eine wichtige Form, die man einhalten musste, um das Gefühl zu haben, ich gehöre zu dem gläubigen Volk. Ich gehöre zu den Christen, wenn ich mich taufen lasse. Wie viele lassen sich mehrmals taufen und denken, sie seien jetzt besondere Christen. Und da hat sich nichts geändert. Paulus sagt, was ist wirklich wichtig? Beschnitten sein ist nichts. 1. Korinther 7, Vers 19. Unbeschnitten sein ist auch nichts, sondern Gottes Gebote halten. Oder an die Galater schreibt er in Kapitel 6, Vers 15, in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern nur eine neue Kreatur. Auf die kommt es an. Das heißt, das Äußere gut könnt ihr machen. Aber wenn ihr nicht die neue Kreatur habt, ist das, führt euch das nicht weiter. Es gilt die neue Kreatur. Das Leben im Heiligen Geist in der neuen Kreatur führt allein in die Erfahrung der neuen Gemeinschaft mit Gottes Reich und mit Gott in seinem Geist. In 1. Korinther 7 noch einmal, Vers 29 bis 31, mahnte Paulus, diese rechte Unterscheidung immer wieder zuzulassen, aber auch zu wollen und zu suchen, damit wir das Leben mit Jesus führen können und die Abläufe in dieser Zeit richtig beurteilen und zulassen. Seien's die Beziehung zu den Menschen, das heißt also die menschliche Beziehung darf nie über die Beziehung mit Gott gestellt werden. Seien's die Beziehung zu den sozialen Dingen, die dürfen nie größer sein als die Beziehung zu Gott. Oder sei's die Beziehung zu Krankheit, Gesundheit, zu Freude, zu Leid, darf niemals größer sein als die Beziehung zu Gott. Und da spricht er davon zu Christen. Wir müssen das immer wieder neu sehen, dass das hier nicht an irgendwen, sondern an Gläubige gesagt worden ist. Und zwar, weil der Kampf in dieser Welt, dieses ganze Kapitel handelt auch davon, der Kampf in dieser Welt darum geführt wird vom Widersacher, die Gläubigen vom Christenstand wieder wegzubringen, wenn es möglich wäre. Und da schreibt er, das sage ich aber, liebe Brüder, die Zeit ist kurz. Fortan sollen auch die, die Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Das ist ja nicht so gemeint, dass ich jetzt immer an meiner Frau vorbeilaufe und so tue, als ob ich sie nicht sehe, als ob sie nicht da ist. Nein. Aber wir sind uns ja da eins. Sie sagt, mein Mann ist mir nicht wichtiger als Jesus. Und ich darf sagen, meine Frau ist mir nicht wichtiger als Jesus. Sie ist mir wichtig. Ich bin ihr wichtig, aber nicht wichtiger. Jesus steht oben drüber. Das meint der Apostel Paulus. Wenn ihr Frauen habt, dann seid so, als hättet ihr keine. Wenn ihr weint, dann seid so, als ob ihr nicht weint. Und die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Die kaufen, als behielten sie es nicht. Und die diese Welt gebrauchen, als brauchten sie sie nicht. Denn das Wesen dieser Welt vergeht. Also ihr wird nicht gesagt, ihr braucht auf gar nichts mehr zu achten, sondern lasst es in die richtige Ordnung kommen. Dass das Weinen und das Kaufen nie einen Stellenwert gewinnt, der größer ist als die Beziehung zum Ewigen, zum Himmlischen. Das Himmlische, eure himmlische Erfahrung soll größer sein als die irdische, damit ihr jederzeit die irdische loslassen könnt. Deswegen haben es ja so viele Menschen schwer, aus der Zeit in die Ewigkeit zu gehen. Sie können die irdischen Dinge gar nicht loslassen. Manch einer schläft sogar mit seinem Geld unterm Kopfkissen ein, ja, und hat Angst, dass es verliert. Oder eben auch die menschlichen Beziehungen, wo einer den anderen an sich kettet. Nicht? Wir haben es selber in unserer Familie mal so erlebt, etwas weiter zurückliegend, wo dann eine Mutter zur Tochter sagte, du musst mit mir sterben, wenn ich sterbe. Das heißt, ich will die irdische Beziehung nicht loslassen. Ja, da war eben die himmlische Beziehung nicht da, die größer ist als die irdischen. Das ist uns ja gesagt, nicht zu einem Druck, sondern das ist gesagt zur Freiheit. Wir dürfen mit Jesus in der Freiheit leben. In der Freiheit von der Bindung der Dinge dieser Zeit. Und wenn wir in dieser Freiheit sind, so will der Schreiber des Hebräerbriefes sagen, dann vollführen wir auch einen rechten Gottesdienst und haben ein richtiges Verhältnis zu den irdischen Bezügen. Sie sind dann ganz anders, haben, als hätte man's nicht. Also auch meine Möbel zu Hause, da kann ich nicht sagen, ich habe sie nicht, na, die werden doch staubig, die muss ich putzen, ja. Haben, als hätte ich sie nicht, ja, das geht ja nicht, die sind da. Aber sie dürfen mich nicht bestimmen, sondern ich darf über sie herrschen. Und wenn mir der Schrank nicht mehr da passt, weil er im Wege steht, muss er raus. Ganz so einfach. Der kann nicht sagen, ich stehe hier und du hast mich anzunehmen, ja, und wenn du dich verbiegst. Nein, das habe ich nicht. Stehen, haben, als hätte man es nicht. Und so ist es mit allen Dingen, auch in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Da geschieht geistliches Wachstum. Ob nun Juden oder Heiden zum Glauben an Jesus Christus geworden sind und die ersten Schritte im Glauben gemacht haben, sollen sie doch tiefere geistliche Schritte tun können. Sie sollen nämlich mit dem hohen Priester Jesus, der ins Allerheiligste gegangen ist, nicht nur an ihn glauben, sondern mit ihm gehen in das Allerheiligste, ohne Furcht vor Gott stehen. Wie sagt der Schreiber, die ersten Buchstaben, die ersten Schritte, die Anfangsgründe göttlicher Worte, die können wir euch jetzt nicht nochmal sagen. Die wichtigen Anfangsgründe im verbindlichen Leben mit Gott durch Jesus Christus sind ja, hier werden sie aufgelistet, Buße von den toten Werken, Glaube an Gott in Jesus, Taufe auf den Namen Jesu, Hand auflegen, Segnungen, der Glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Gericht. Das sind Grundlagen, wenn man gläubig wird. Diese Stücke sollen ganz klar sein bei Christen. Die müssen nicht immer wieder vorgeholt werden. Aber es passiert, manche verspüren ihren geistlichen Mangel. Sie können im täglichen Leben nicht aus der Unsichtbarkeit mehr schöpfen. Und da meinen sie, diese Grundregeln und Glaubenserkenntnisse wiederholen und erneuern zu müssen. Ich höre da manchmal Worte, dass einer sagt, ich muss mal von vorne anfangen. Ja, willst du dich nochmal taufen lassen? Ja, willst du nochmal mit dem Glauben überhaupt beginnen? Das geht nicht. Das ist geschehen. Da liegt nicht das Geheimnis, um jetzt neu vorwärts zu kommen. Wir haben, ich sagte es vorhin mal so, Glaubensgeschwister, die haben sich dreimal taufen lassen, aber das Leben ist nicht besser geworden. Ja, einmal haben sie als Kind, wurden sie getauft, sagen sie, das taugt nichts, jetzt will ich als Erwachsene getauft werden, aber das taugte auch nichts, jetzt muss ich nochmal im Jordan getauft werden. Ja, aber sie kamen unverändert nach Hause. Das ist es nicht, das belebt nicht das Glaubensleben. Der Grund ist gelegt, sondern die Gemeinschaft mit Gott. Wir reden nicht wieder von Buße, von grundlegender Buße. Manche sagen mir, und das will ich hier auch im Sinne des Hebräerbriefes sagen, sie sagen, ach, wahrscheinlich muss ich jetzt erst nochmal anfangen, tiefer Buße zu tun. Ja, dann wirft sie die Frage, hast du überhaupt Buße getan? Buße heißt, wenn du Christ geworden bist, dass du dein Leben aufgeräumt hast, soweit du es weißt. Und der Herr führt dich Schritt für Schritt weiter. Du musst nicht wieder zurückgehen und nochmal versuchen, tiefer in dein Leben zu bohren. Das ist nicht das Geheimnis. Oder sie wollen stärkeren Glauben, um dies oder jenes zu überwinden. Man kann keinen stärkeren Glauben produzieren, sondern die Gegenwart Jesu in unserem Leben ist der Sieg. Oder man meint, nicht die richtige Taufe zu haben, ich habe es schon eben gerade erwähnt, oder sucht vermehrt die Gaben des Geistes, damit das Glaubensleben besser, sicherer und echter wird. Als ob ein Wiedergeborener nicht vom Heiligen Geist Gaben geschenkt bekommen hätte. Bloß sie wollen sich ausweiten. Die Gemeinschaft mit dem Geber muss gesucht werden, mit dem Himmlischen, mit dem Unsichtbaren. Dann kommen die notwendigen Gaben zum Tragen. Oder die Erklärung sucht man dann weiter über der Totenauferstehung und die Entrückung. Das muss immer wieder besser geklärt und gehört werden. Dadurch wird das Glaubensleben nicht besser. Auch nicht die Erklärung des ewigen Gerichtes, dass man sich immer wieder vornimmt. Nein, die Gemeinschaft mit dem Herrn ist das Entscheidende. Die ständige Wiederholung der ersten Schritte im Glauben führt nicht zu einem tieferen geistlichen Verständnis über das Leben mit Gott. Nur das Weitergehen im Glauben und im Vertrauen auf das absolute und vollkommene der Gnade Jesu, das lässt uns tiefer und das ließ auch die Gläubigen tiefer in das Erkennen des unsichtbaren Gottes gelangen. Als Christen sollen wir alles Äußere, Leben und Erleben immer als zweitrangig erkennen und erstrangig stets vor Gott treten. Mir ist dabei wieder die Aussage der Propheten Elia und Elisa in den Sinn gekommen. Sie handelten in dem, was sie taten, als solche, die vor Gott stehen. Einmal Elia sagte ja in der Ankündigung dessen, dass es eine Trockenzeit geben würde, dem Ahab gegenüber, sagte er es, der Götzendienst betrieb, so wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe. Dann sage ich dir das, Ankündigung. Und später nach dieser Trockenzeit begegnete ihm Obadja, ein gläubiger Mann, und zu dem sagte dann Elia, ich will mich dem Ahab mal zeigen. Und er hatte ja Bedenken, der Obadja, und sagt, naja, wer weiß, wenn ich das ansage, dann bist du nachher nicht mehr da. Und er sagt, so wahr der Herr lebt, der Herr Zebaoth, vor dem ich stehe. Darum kann ich das sagen, ich werde mich zeigen. Und das geschah. Und das war die Bejahung dieses Auftrags. Oder auch, wenn wir etwas verneinen sollen, als Elisa berufen worden ist, den Naeman aus Syrien einen Hinweis zu geben, wie er geheilt werden könne von seinem Aussatz, indem er sich 7-mal untertauchen sollte im Jordan. Und der dann gesund wurde und zurückkam und wollte Elisa beschenken. Da hat Elisa Nein gesagt. Aber wie? Vor dem Gott, vor dem ich stehe. Deswegen sage ich, das nehme ich nicht. Das heißt, die Entscheidung, auch Nein zu sagen, war nicht aus dem Bauch, wie man heute sagt, geboren, sondern aus der Ewigkeitsbeziehung zu Gott. Da konnte er Nein sagen. so wie Elia Ja sagen konnte, dass er dem König begegnet und dass er die Ankündigung der Trockenheit aussprechen konnte. Noch zum Schluss, starke Speise, den Vollkommenen. Im Gegensatz also zur Milchspeise führt das Fortschreiten in der Vollkommenheit zur ständig neuen Herrlichkeitserfahrung. Nach dem Geschenk der inneren Vollkommenheit durch die Wiedergeburt im Geist, durch die Erlösung von Sünden, durch das Blut des Lammes Jesu, soll also auch der äußere Mensch in diesen Werdegang zur Vollkommenheit hingezogen werden. Das heißt geistlich starke Speise. Das bedeutet, dazu sollen wir ja sagen, ich will durch eine geheiligte Veränderung meines äußeren Lebens größere und wichtigere Anordnung Gottes hören und tun. Ich will sie dadurch, dass mein Leben verändert wird, mehr hören, was Gott sagt und tut. Ich will den himmlischen Maßstab erkennen und danach in dieser Zeit leben. Und im Lukas-Evangelium spricht Jesus das ja auch an und sagt ja im Blick auf das Irdische, auf das Geld. Wie kann man euch das Himmlische anvertrauen, wenn ihr dem Irdischen gegenüber falsch handelt, da noch nicht mal treu seid? Ihr müsst eine andere Beziehung dazu haben, damit ihr auch das Himmlische bekommt. Das heißt, das äußere Leben müsst ihr verwandeln, verändern lassen. Auch im Philipperbrief, Paulus zog sich ja selbst hinein, wir sind ja allem angesprochen, auch er selber als Apostel, er sagt, nicht, dass ich es schon ergriffen hätte, dass ich vollkommen wäre, äußerlich. Innerlich war er vollkommen durch den Glauben an Jesus und durch die Wiedergeburt. Ich jage ihm aber nach. Das heißt, mit diesem äußeren Umwandlung werde ich immer mehr für mein äußeres Leben aus der Herrlichkeit heraus erfahren können. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich nach dem, was da vorne ist, aus. Oder anders gesagt, noch im Galater 5, Vers 16, wandelt im Geist. Wieder diese Komponente, himmlisch. Dann werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Also, das heißt, je mehr ihr dem himmlischen Maßstab in euch Raum gibt, werdet ihr umgewandelt und braucht viele Dinge, die euch jetzt noch belasten, nicht mehr zu tun. Werdet voll Geistes. Die Hebräer, denen das geschrieben wurde, sollten nicht mehr, weder gedanklich noch sichtbar, zu einem irdischen hohen Priester zurückgehen. Wir wissen, wie schwer das oftmals für uns Menschen auch ist. Wir lehnen uns gerne an andere Menschen an und suchen vielleicht sogar über andere Menschen unser Glaubensleben zu verbessern. Wir machen ihn zu einem Mittler. Es gibt ja religiöse Einrichtungen, wo das tatsächlich stattfindet, wo Menschen wieder zu Mittler gemacht werden. Aber das sollen wir nicht. Wir sollen nicht zurückkehren, auch dort in Israel, zu dem irdischen Hohenpriester, sondern bei dem himmlischen bleiben. Denn Jesus sagte ja, lasst euch nicht Rabbi nennen oder Vater. Es gibt keinen anderen Mittler aus Jesus. Es gibt nur den Vater im Himmel. Das spricht nicht gegen das Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Aber du sollst keine Mittlerperson dir suchen, um mit Gott zu leben, sondern lebe allein mit Gott durch Jesus Christus. Das sollten auch die Hebräer lernen. Die Handlungen der Kinder Gottes werden also stets von dieser Haltung bestimmt. Bleiben wir im Geist und der Gesinnung in der Gegenwart Jesu, dann werden unsere Handlungen göttlich geprägt, auch im Alltag. Machen wir uns aber abhängig von den sichtbaren Erfahrungen in der Welt, werden unsere Handlungen menschlich sein und dadurch allzu oft sündig. Ein letztes Beispiel will ich geben. In 4. Mose 13 und 14, ihr kennt diese Geschichte, dass Mose 12 Leute ausgesandt hat an der Grenze zum Land Kanaan. Sie sollten das Land erkunden, das ihnen der Herr verheißen hat. Diese 12 Leute, die Kundschafter, gingen in das Land, sie kamen aber wieder zurück. und brachten sichtbare Zeichen mit. Die Früchte waren wunderbar, die sie dort gefunden hatten. Und ein Teil sagte aber, da sind so Riesen, sind große Menschen und die können wir einfach nicht besiegen. Wir können dieses Land nicht einnehmen, denn wir haben etwas gesehen mit unseren Augen, das widerspricht einfach unseren Möglichkeiten und dem Worte Gottes, dass wir das Land einnehmen sollen. Andere aber wiederum, wie Kaleb, er beschwichtigte das Volk, gegen Mose Mote und sprach, lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es. Ja, wie kann der Kaleb sagen, wir können es? Der hat doch auch die Riesen gesehen. Und die anderen sagen, wir haben die Riesen gesehen, wir können es nicht. Die einen sahen nur auf das sichtbare äußere Leben. Kaleb aber sah auf die Möglichkeiten Gottes. Und dann heißt es nachher in Kapitel 14, Vers 9, fallt nur nicht ab vom Herrn und fürchtet euch nicht vor dem Volk des Landes, denn wir wollen sie wie Brot auffressen, denn es ist ihr Schutz von ihnen gewichen. Der Herr aber ist mit uns, fürchtet euch nicht vor ihnen. Das wussten die, obwohl sie die Riesen gesehen haben. Wussten sie, der Schutz ist von ihnen genommen. Das wussten sie durch den Glauben. Das wussten sie durch die Anbindung an die himmlische Herrlichkeit. Die anderen wussten es nicht. Sie sagen, das geht nicht. In Jesus vollkommen können wir unterscheiden zwischen dem sichtbaren Stellenwert, dem unsichtbaren, zwischen dem Guten und dem Bösen. Ja, der Herr will immer mehr geben, starke Speise denen, die wachsen wollen, die mehr an das Unsichtbare gebunden werden wollen, als dem Sichtbaren zu leben. Denn es ist unmöglich, die einmal erleuchtet worden sind und nun nicht weitergehen, die jetzt nicht total Ja sagen zu Jesus, nochmal durch die Grundlagen zu erneuern. Denn was wir wissen, das wissen wir. Das muss uns nicht nochmal gesagt werden. Wie heißt das immer so? Da gibt es ein Sprichwort, was der Pastor redet nur einmal oder sowas, ne? Der Pfarrer redet nur einmal, nicht zweimal. Ja, das ist so ein Wort, was du weißt. Wir wissen es ja. Aber wir sagen immer, sag mir es nochmal. Da denke ich an dieses Beispiel der Pharisäer. Die waren auch solche Leute. Als dieser Blindgeborene geheilt worden ist durch Jesus, machte das natürlich die Runde. Und dann sagten sie so, erzähl uns doch mal, was ist denn passiert? Ja, er hat das gesagt und ich soll den Kot auf die Augen, hat er mir geschmiert und den waschen und dann bin ich sehend geworden. Aber die kamen nicht zur Ruhe. Und dann sagten sie nachher, nun erzähl uns noch einmal. Ja, wieso? Habe ich es euch nicht gesagt? Warum wollt ihr denn das nochmal wissen? Ach, ihr wollt wohl seine Jünger werden. Deswegen wollt ihr, nein, du bist sein Jünger. Verstehen wir. Weil wir wissen im Grunde, die wussten auch, auf der einen Rede, das muss nicht wiederholt werden. Und wer das, was er weiß, nicht annimmt, kann nicht weitergehen. Und das war die Gefahr bei den Hebräern. Sichtbarkeit, Unsichtbarkeit. Wofür entscheide ich mich jetzt? Ich will, und so können wir für uns sagen, mich entscheiden für geistliches Wachstum durch die himmlischen Gaben.